Nun, ich bin ja doch bereit, den Dialog mit euch zu führen. Das war ich eigentlich immer schon. Zum Beispiel 74, Hausbesetzung, Eckhoffstraße. Oder nach der ersten großen Brockdorf-Demo 78. Das habe ich gepredigt, wir müssen an die Jugendlichen ran. Und dann nach Zürich. Ich habe doch gerochen, was da auf uns zukam. Beschworen habe ich unsere Leute, Kinder, uns gehen noch die Augen über. 68 war dagegen Ringelpiez mit Händchen halten. Wir müssen mit den Typen reden, reden, reden, reden, reden. Allerdings mit ferngesteuerten Elementen, Drogendealern, Terroristen. Nein. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wir haben Fehler. Schwere Fehler haben wir gemacht. Vergessen darf man aber nicht, wir haben den Laden aufgebaut. Und zwar nicht schlecht, dass ich nichts drauf komme. Die freieste Verfassung, die wir je auf deutschem Boden hatten, die haben wir gleich mit draufgepackt. Alter, doch dann. Die Häuser wurden immer höher, die Straßen immer lauter, der Himmel immer grauer, die Flüsse immer brauner. Beton, Beton, Beton, Beton, die Hetze und der Stress und Pipapo. Was war passiert? Was hatten wir noch falsch gemacht? Ich will's euch sagen. Bei allem Schaffen, Bauen, wieder etwas werden, da hatten wir ganz einfach eines nicht genug beachtet. Den Faktor Mensch. Jawohl, den Faktor Mensch. Viele waren da gar nicht mitgekommen bei dem Tempo. Stehen jetzt da. Sind ein bisschen ratlos. Allerdings. Ferngesteuerte Elemente, Drogendealer, Terroristen, nein. Soll ich euch mal etwas sagen? Ja, ihr wart die Ersten. Ihr habt als Erste auf die Fehler hingewiesen. Das ist euer Verdienst. Kann euch keiner nehmen, sei jedem, der es hören will. Natürlich, manches habt ihr übertrieben. Gott, ihr seid ja jung. Vieles war, weiß Gott, nicht nötig. Steine sind zum Beispiel keine Argumente. Den Ausdruck Bullen möchte ich hier nicht hören. Wartet mal, nur wartet mal, nur wartet mal, nur lasst mich doch zur Warte kommen. Das ewige Dazwischenreden müsst ihr euch wirklich abgewöhnen. Ich bitte mir jetzt Ruhe aus. Das ist ein Dialog. Jawohl, ein Dialog. Allerdings mit ferngesteuerten Elementen, Drogendealern, Terroristen. Nein. Schreit doch nicht alle durcheinander. Meinetwegen also dann konkret zur Sache. Hausbesetzung Bultmannstraße 102. Ja, ihr sagt, ihr habt instand gesetzt, instand gesetzt, instand gesetzt. Entschuldigt mal, da sind ja nicht mal richtige Tapeten an den Wänden. Im Scheißhaus riecht es wie bei Türken. Ja, ihr fragt, warum geräumt? Die Hundertschaften mussten räumen, ganz einfach. Weil bei der Durchsuchung leere Flaschen für die Mollis, Gummiband für Katapulte, Farbe, Marihuana und Vermummungstücher lagen da herum. Natürlich die Verletzten, sowas hat doch keiner gern. Wo geräumt wird, fallen Späne. Beruhigt euch doch, beruhigt euch doch, beruhigt euch doch, das war doch bloß ein Spaß. Ja, illegal gleich scheißegal, da kann man doch nicht auf Verständnis hoffen. Warum zum Beispiel muss man sich vermummen? Warum nicht offen, ehrlich, bitteschön, hier stehe ich, stehe für meine Sache ein. Man muss auch clever sein. Besetzerrat zum Beispiel. Sowas klingt doch gleich nach Sowjet. Da muss man sich nicht wundern, wenn es heißt. Ferngesteuerte Elemente, Drogendealer, Terroristen. Nein! Denkt doch mal konstruktiv. Ihr könntet praktisch sowas sein wie AVAX, Frühwarnsystem. Die Großtechnologie, die Superorganisation, komplizierte Interdependenzen, die Zentralisierung schübe immer wieder, die Vernetzung. Das erfordert flächendeckende Kontrolle. Ein Feedback, das schnell und zuverlässig Störungen vermeldet. Denkt doch mal nach, Gott, eurer Fantasie. Erfindungsreichtum, Sensibilität. Wir könnten praktisch Hand in Hand. Was gibt es denn nun wieder da zu lachen? Das ist ein Dialog. Jawohl, ein Dialog. Kommt mal her, will mit diesen Typen reden. Na, ich sag ja.